Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Seid gegrüßt zum libertären Rückblick auf den Wonnemonat Mai. Der üppige Regen macht's ganz schön grün, was? Kommt vielleicht auch gut gelegen gegen brennende Straßen und Häuser im Mietenkampf in Warschau. Wie man Wasserzeichen fälscht, haben wir Lucio Oturbia bei seinem Abstecher in Berlin nicht gefragt. Aber Wasser werdet auch ihr brauchen, wenn ihr unseren grandiosen Preis beim Hörerinnen-Gewinnspiel ergattert. Über den großen Teich flitzen wir heute auch wieder, um die womöglich vorerst letzten heiligen Kühe Lateinamerikas zu schlachten. Auf dem Rückweg achten wir darauf, nicht The Last Ship zu nehmen, auch wenn uns stattdessen bedrückende Szenen als Flüchtende an den Touren Europas nicht erspart bleiben. Beim Stichwort Gentrifizierung denken viele Berlinerinnen gleich an den eigenen Kiez. Dass sich gewachsene Nachbarschaftsstrukturen aufgrund der Verdrängung vieler Mieterinnen auflösen, ist ein Symptom neoliberal geprägter Stadtentwicklung, an dem viele Großstädte auf dem Globus verstreut leiden. Die Friends of Fritz Scherer ließen uns mit einer Veranstaltung Anfang Mai einen Blick nach Warschau werfen. Achtung, dabei kann einem schon mal die Kinnlade herunterfallen. Zwei Aktivistinnen der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft ZSP und des Mieterinnenverteidigungskomitees, eine Gruppe, die von Aktivistinnen der ZSP und Nachbarinnen gegründet wurde, berichteten über die Situation vor Ort und den Widerstand gegen Privatisierung und Verdrängung, die teilweise mit brutalsten Mitteln vorangetrieben werden. Diese Entwicklung nahm etwa um 2009 rasant an Fahrt auf, als die Stadt Warschau begann, eine Reihe beispielloser Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zählten steigende Mieterhöhungen, steigende Privatisierung öffentlichen Wohnraums und die Verschärfung der Kriterien zum Erhalt solcher Wohnungen. Die Mieterhöhungen betrugen zwischen 200% und 300%. Die Zahl der Häuser, die privatisiert werden sollten, liegt um die 10.000. Poland, we have a very complicated housing situation. Um die Situation in Warschau besser zu verstehen, ist es wichtig, kurz näher auf den öffentlichen Wohnsektor einzugehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren etwa 90% Warschaus zerstört. Die Bevölkerung konnte zerstörte Häuser in Eigenregie wieder aufbauen und durfte im Anschluss darin wohnen. Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus begann die Stadt, die Häuser, die nach 1945 formal enteigneten BesitzerInnen bzw. deren Nachkommen zurückzugeben, allerdings ohne regulierendes Gesetz. Das hat dazu geführt, dass die konkrete Umsetzung oftmals willkürlich vonstatten geht und von extremer Korruption und mafiösen Strukturen geprägt ist. Egal auf welche Weise die Häuser den Besitzer wechseln, die Folge daraus ist meist dieselbe. Die alten MieterInnen sollen schnellstmöglich vertrieben werden, damit das Gebäude durch Renovierung und Sanierung möglichst große Profite abwerfen kann. Dabei reicht die Bandbreite von massiven Mieterhöhungen über Schikanen wie der unangekündigten Abstellung von Wasser und Strom bis hin zu direkten Einschüchterungsversuchen. Falls sich die MieterInnen trotz der Bemühungen dennoch nicht kampflos aus ihren Wohnungen werfen lassen, werden mitunter auch härtere Geschütze aufgefahren. In der Nacht zum 6. Dezember 2011 wurde in 3 Häusern Feuer gelegt. Die Gemeinsamkeit bestanden den BewohnerInnen. Allesamt waren sie in der Mieterinnenbewegung aktiv und kämpften gegen ihre Vertreibung. Dieses Haus hat eine wirklich schreckliche Geschichte. Wir werden später noch darüber reden. Dieses Haus wurde angezündet. Insgesamt wurden 3 Häuser angezündet, in denen Menschen kämpften. Auch das Haus einer unserer Gründer von unserer Organisation wurde angezündet. Sie zündeten die Häuser mitten in der Nacht an. Und wie Sie sehen können, diese Frau Maria sitzt im Rollstuhl. Dabei hätten Menschen sterben können. Und es ist ein Wunder, dass sie okay sind. So, you know, you could kill people really, you know, in this way. And it's really a miracle that they're okay. Das ist aber leider nicht der Höhepunkt der Angriffe auf kämpferische MieterInnen. Am 7. März 2011 wurde die Leiche der Aktivistin Jolanta Brzeska in den Wäldern vor Warschau gefunden. Jolanta war lange Jahre in der MieterInnenbewegung aktiv und befand sich selbst im Kampf mit dem berüchtigten Warschauer Immobilienspekulanten Marek Mosokowski. This is Marek Mosakowski, and he's involved in this mafia real estate. Dies ist Marek Mosakowski. Er gehört zu der Real Estate Mafia. Ihm gehören über 60 Gebäude in der Stadt, die er angeblich geerbt hat. Es wird erzählt, dass er der Vertreter der Erben ist, aber das ist alles Müll. Er startete sein Geschäft mit dem Sammeln von alten Dokumenten und er hatte Kontakt mit alten Frauen, von denen er die Eigentümerschaft für einen Apfel und ein Ei kaufte. Danach verkaufte er die Gebäude für Millionen. Das ist ein unglaubliches Geschäft. Und er sagt, sie gehören ihm nicht. Das stimmt sogar, denn er hat sie alle legal auf seine Mutter überschrieben. Er lebt auch in einer kommunalen Wohnung, welche vom Staat gemietet ist. But he says that he doesn't own any of them, and it's all true, that because all of them are owned by his mother, who's like an old woman, but he illegally he puts it on his mother. So he has a public housing. He lives in public flat, rented from the state. Dagegen setzen die Aktivisten um ZSP und Mieterinnenverteidigungskomitee vielfältigen Widerstand, etwa Nachbarschaftsversammlungen, Blockaden von Zwangsräumung, Kundgebung, Demonstration, der Sprengung von Stadtratsversammlungen oder dem 2011 ausgerufenen Mieterinnenstreik. Allen Angriffen zum Trotz wächst die Zahl derjenigen, die sich nicht weiter kampflos verdrängen lassen. Aktuelle Informationen findet ihr auf der Homepage der ZSP Warschau www.zsp.net.pl. Wir wünschen allen Aktivistinnen in Warschau viel Kraft in ihren Kämpfen. Wir hatten diesen Monat die Möglichkeit, einen Vortrag in Berlin von Lucio Urtobia aufzuzeichnen, welcher von der FAU Berlin und der Jungle World präsentiert wurde. In seinem Vortrag erzählte er aus seinem Leben und von seinen Taten als Mensch und Anarchist. Für jene unter euch, die Lucio noch nicht kennen, geben wir einen Einblick in seinen Lebenslauf mit Audios der Veranstaltung, die mit seinen persönlichen Ratschlägen auf einem großen Erfahrungsreichtum basierend an jüngere Generationen von Anarchistinnen endete. Lucio wurde am 18.02.1931 in Casante in Spanien geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Spanien. Er war 5, als Franco an die Macht kam. Mi escuela era una escuela religiosa. Ich bin zu einer Schule gegangen, die eine religiöse Schule war. Da habe ich Sachen lernen müssen wie Angst und Respekt. Aber wie soll ich eine Gesellschaft respektieren, die mir Angst beibringt? Ich hatte kein Brot, ich hatte keine Schuhe. Wie soll ich das alles respektieren? Nein, es gehört mir alles nicht. Es gehört alles der Gesellschaft. Und das ist Teil von der Anarchie, der Armut. Aber wichtig ist, dass Anarchie nicht nur ein Wort ist, sondern eine Praxis werden soll. No se trata de decir que uno es anarquista si no hace nada. De niño yo aprendí a robar. Als Kind lernte ich erstmal das Klauen. Und später lernte ich aber vollständig das Respekt verlieren vor dem Militär, vor der Macht, vor den Banken. Als Lucio zum Wehrdienst musste, entdeckte er das Schmuggeln für sich. Auch kleinere Raubüberfälle wurden gemeinschaftlich verübt. 1945 desertierte er nach Frankreich. Ich hatte keine Bildung und ich sollte Respekt haben vor dem Vaterland. Aber was für ein Vaterland? Von diesem Vaterland hatte ich nur Ungerechtigkeiten und schlimme Sachen gesehen. Und das gilt für alle Regierungen, aber noch mehr für eine faschistische Regierung. Ich desertierte. Ich war damals als Schmuggler tätig. Wenn die mich verhaftet hätten, hätte das für mich die Todesstrafe bedeutet. Nach seiner Dissertation begann Lucio in Paris als Maurer und Fliesenleger zu arbeiten, wo er erstmals Kontakt zu französischen Anarchisten bekam. Als ich desertierte, hatte ich die Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen. Und erst dort lernte ich die Anarchisten kennen. Wenn der spanische Bürgerkrieg überhaupt 3 Jahre sich halten konnte, das nur, weil es die Anarchisten gab. Die spanischen Anarchisten waren diejenigen, die die Gesellschaft verändern wollten. Es waren nicht die Republikaner, es waren nicht die Stalinisten, es waren nicht die Sozialisten. Die CNT mit 2 Millionen Mitgliedern konnte die spanische Arbeiterklasse repräsentieren. El que representaba a los trabajadores, cerca de 2 Millionen de afiliados. Er lernte unter anderem auch Kiko Sabaté kennen, welcher weltweit gesucht wurde und sich bei ihm versteckte. Kiko Sabater, hay una película, es gibt einen Film, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, die Übersetzung von dem spanischen Namen war Und der Tag der Rache kam, Anthony Quinn und Gregory Peck, was das Leben von der Kiko Sabater behandelt. Kiko war der Mensch, der mir zeigte, wie Banken ausgeraubt werden. Para robar a los bancos. Lucio häufte einen kleinen Schatz an, mit welchen Menschen in Knästen unterstützt wurden, sowie verschiedene Freiheitsbewegungen. Es entstanden eine Menge Kontakte und man überlegte, sich Dollars zu fälschen, jedoch setzte er dieses Vorhaben nicht um, unter anderem wegen den hohen Haftstrafen. Jedoch begann man damit, Dokumente zu fälschen. Plötzlich hatten wir diese Ausweise. Und diese Ausweise hießen, dass wir reisen konnten, dass wir Konten bei den Banken eröffnen konnten, dass wir Autos mieten konnten, was wir manchmal zurückgegeben haben und manchmal nicht, dass wir Wohnung mieten konnten. Das war wirklich ein großer Sieg. Und wir fingen an, Konten zu öffnen in Banken und wir fingen an, das Geld von bestimmten großen Firmen dahin zu packen. Eine seiner berühmtesten Taten als Fälscher war die Fälschung der Citibank-Schecks, welche die Citibank fast an den Abgrund trieb und mit deren Erlös Bewegungen in Lateinamerika sowie in Europa unterstützt wurden. Diese Bank war eine Riesenbank mit mehr als 45.000 Büros auf der Welt. Und wir enteigneten sie. Und enteignen war wichtig. Das machten nicht nur wir, Anarchisten, sondern auch andere Leute. Italiener, die Aktion direkt, Tupamaros und auch einfache Diebe. Auch Leute, die erst nicht politisch waren, nur Diebe waren, haben uns immer sehr gut behandelt, genau so gut wie unseren Freunden und Genossen. Und die Bank verlor Kunden immer mehr, weil es war so, dass die Leute für viel Geld diese Traveler-Checks einkauften, die sie aber nur in ganz kleinen Mengen eintauschen konnten. Von der Bank kriegen sie gaben der Bank Geld und sie kriegten nur Papier. Wie ich sage, sie kriegten nur Scheiße von denen. Lucio wurde zwar gefasst, jedoch kamen immer neue gefälschte Schecks in Umlauf, was dazu führte, dass die Bank sich auf einen Deal einließ. Er händigte die Druckerplatten aus und bekam dafür seine Freiheit und einen Koffer voll echtem Geld, mit welchem er unter anderem ein soziales Zentrum in Paris aufbaute. Eso es lo más importante. No se trata de decirse uno der Mensch ist... ist das, was er ist, für das, was er macht. Einfach zu sagen, einfach zu sprechen, reicht überhaupt nicht. Was wichtig sind, sind die Taten und das, was wir machen. Was wichtig ist, ist, dass wir den Respekt verlieren, dass wir uns die Freiheit nehmen, das zu machen, was wir machen können. Dass ihr als junge Leute das macht, was möglich ist. Wenn wir nichts machen, sind wir gar nichts. Und natürlich kann man nicht eine Bank überfallen. Aber es gibt andere Sachen, die man machen kann. Und die müssen gemacht werden. Es reicht nicht, wenn wir immer nur drüber reden. Ich habe in Paris mein Sozialzentrum aufgemacht, Louis Michel. Ich habe keinen Laden, ich habe kein Café aufgemacht. Ich habe das gemacht, weil das mein Reichtum ist. 1968 war ein Moment, wo die Freiheit explodierte, bis die Stalinisten kamen und es alles kaputt machen. Aber ihr seid jung und ihr könnt nicht hoffen, dass die Regierung das alles lösen werden. Ihr müsst selbst was machen. Bei mir ist das so, wenn ich geglaubt hätte, dass der Papst was machen kann, dann hätte ich ihm gefolgt. Aber er kann gar nichts, genau wie die ganze Regierung das nicht können. Es sind alles Lügen und es müssen wir diejenigen sein, die was machen, die was schaffen. Na denn, vamos! Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. So, ihr Lieben, es ist wieder Zeit für unser kleines Gewinnspiel. Zu gewinnen geht's diesmal ein Päckchen Tapetenkleister, zwei Eimer und zwei Quaste. Damit könnt ihr dann eure Lieblingstapete an renovierungsbedürftige Wände kleben. Bei unserer Preisfrage geht es heute auch um etwas, das man ankleben kann, nämlich böse Plakate. Wir sind durch Berlin gefahren und haben dabei alle Plakatsprüche eingefangen, die zu irgendetwas auffordern. Eure Aufgabe ist es herauszufinden, welche drei nicht zu den anderen passen, weil sie böse sind. Also hört genau hin und wählt die altbekannte Nummer. 695 mal die 2. Ach nee, das ist ja der Ermittlungsausschuss. Braucht ihr bei der nächsten Demo? Wo ist sie denn? Naja, ihr habt es ja sicherlich selbst irgendwo rumliegen. Also los. Nimm 4, Zahl 3. Astronauten regeln das mit dem Verkehr. Werd Astronaut. Pass auf, Bullen, komm mit uns. Werden Sie Programmdirektor. Zeigen Sie Berlin, was los ist. Tu was für dein Land. Gentrification, werte deinen Kiez ab. Sie suchen einen Beruf in einem hochtechnisierten und komplexen Umfeld, der interessante berufliche Perspektiven bietet? Dann bewerben Sie sich als Soldatin oder Soldat auf Zeit. Such dir eine Stellung als Missionar. Arbeit sichern, neue schaffen. Kein Geld, geplündern. Geizen, bis der Arzt kommt. Lust auf eine neue Frisur? Mieten Sie sich ein Cabrio. Monika ist unsere erste Anruferin. Monika, dein Tipp bitte. Monika sagt, das mit dem Hass auf Bullen. Richtig, Monika. Auch wenn einem schon mal einer die Hörner in die Rippen gestoßen hat, ist das noch lange kein Grund, Hass aufzubauen. Die können doch gar nichts dafür, ist doch ihre Natur. Man darf sie halt nicht reizen, die Süßen. Ein Kleisterset an Monika, der nächste bitte. Mach deine Freunde platt. Mein lieber Fritz, Freunde, glaubst du, sowas gibt's heutzutage noch? Wir lassen die Collage schnell nochmal laufen und dann gibt's noch eine Chance. Nimm 4, 2, 3, Astronauten regeln das mit dem Verkehr, werde Astronaut. Pass auf, Bullen, komm mit uns. Werden Sie Programmdirektor. Zeigen Sie Berlin, was los ist. Tu was für dein Land. Gentrification, werde dein Kiezer. Sie suchen einen Beruf für einen hochtechnisierten, komplexen Umfeld, der interessante berufliche Perspektive bietet. Dann bewerben Sie sich als Soldatin oder Soldat auf Zeit. Such dir eine Stellung als Missionar. Arbeit sichern, neue schaffen. Kein Geld, geht in Land. Geizen, bis der Arzt kommt. Ist auch eine neue Frisur, mieten Sie sich ein Cabrio. So, Rudi, deine Chance, ein super-duper Kleisterset zu gewinnen. Ich sag, Arbeit sichern, neue schaffen. Was? Dann erklär mir mal, wie wir ohne mehr zu arbeiten für weiteres Wirtschaftswachstum sorgen können. Nein. Gentrification, werte deinen Kiez ab, Hass auf Bullen, komm mit uns und kein Geld, geh plündern. Das sind Sprüche, die laut Berliner Staatsanwaltschaft zu Straftaten auffordern. Und das sollen drei Freundinnen direkte Aktionen mit Bußgeldern bzw. einem Jagdknast büßen. Nachdem wir im letzten Podcast einen Blick nach Venezuela und Ecuador geworfen haben, wagen wir uns dieses Mal an die andere heilige Kuh der orthodoxen Linken in Lateinamerika, Kuba. Da wir jedoch große Freundinnen der Fairness sind, jedenfalls wenn es um das Austeilen geht, widmen wir uns gleichzeitig auch der heiligen Kuh der konservativen Kuba-Kritikerinnen, der kubanischen Bloggerin Joanny Sanchez. Gibt es einen besseren Anlass als deren Besuch in Berlin am 8. Mai im Instituto Cervantes? Hört einfach mal rein in Teile der Reportage von Weltnetz.tv. Rund 60 Personen haben vor dem Instituto Cervantes, dem spanischen Kulturinstitut, gegen einen Auftritt der kubanischen Bloggerin Joanny Sanchez protestiert. Ich bin dabei, weil ich nicht der Meinung bin, dass sie in Unfreiheit auf Kuba lebt. Na, dann ist ja alles klar. Und was sagt Bernd Pickert von der Taz dazu, der Moderator der Veranstaltung drin? Auf Kuba gehören ja Actos de Repudio, die ein bisschen ähnlich ablaufen wie die kleine Demonstration, die wir vor der Tür gerade gesehen haben, gehören ja durchaus dazu. Und tatsächlich artet die Kundgebung draußen in tumultartigen Streitigkeiten aus. Das ist totalitär, hier in Deutschland. Das ist Cubano, Sanchez, sí. Moment mal, haben wir da jetzt beim Schneiden was durcheinander gebracht? Naja, was hat denn Joanny Sanchez selbst gesagt? Sie beschreibt ein Bild zu Kuba. Esa casa que usted se para adelante y dice, ¿cómo es posible que esta casa esté en pie? Es gibt diese Häuser, die so aussehen, als würden sie gleich einstürzen. Kaputte Balkone, ohne Farbe, verrostete Biegen, große Risse. Aber das Haus steht. Es kommt ein Hurrikan, das Haus bleibt stehen. Regen, Wind, Sonne, das Haus bleibt stehen. Eines Tages entscheidet der Besitzer, die Tür zu renovieren und zieht eine Schraube raus. Das Haus kommt runter. So ähnlich ist das mit den Reformen von Raúl. Wir fragen uns nur, welche Schraube wir rausziehen müssen. A mí me parece que eso es lo que va a pasar con la reforma raulista. Lo que yo me pregunto, como muchos cubanos, es cuál es nuestro tornillo, ¿no? die Leute von Cuba Sí und mit ihnen die geballte Macht der ALB, der antifaschistischen Linken Berlin, die mit zu der Kundgebung aufgerufen hatte, denken, dass Joanny Sánchez selbst eine Schraube locker hat. Das würden wir jetzt nicht so sagen, aber laut Bernd Pickert liefert sie sehr hübsche Kolumnen. Tatsächlich schreibt sie Kommentare für meist konservative Tageszeitungen in aller Welt und liefert politische Thesen zu allen Bereichen der kubanischen Gesellschaft. Ich bin weder Politikerin noch Expertin noch Analytikerin, sondern einfach eine Bürgerin, die über ihre Erlebnisse berichtet. Was die Wirtschaftsreform angeht, so werden wir dem ausländischen Kapital die Tür öffnen müssen. Kuba ist in Ruinen und das Geld muss auch von woanders kommen. Wie war das nochmal? Ich bin weder Politikerin noch Expertin noch Analytikerin. Und was ist hiermit? Noch besser, wenn Leute im Land, wenn Kubaner bereits Kapital hätten, um ein Projekt, ein Unternehmen aufzumachen. Na gut, also sie bietet keine Analysen. Was denn dann? Die Medien unterstützen dieses Bild von Frau Sánchez als Retterin der angeblichen Menschenrechte. Ach nee, keine Sorge, das wollen wir nun wirklich nicht. Aber euren Bürokratensozialismus wollen wir auch nicht. Weder auf Kuba noch anderswo. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Natürlich drehte sich letzten Monat auch in der Presse und im Internet alles nur ums Thema Anarchie. Hier einige Kostproben. Beginnen wollen wir mit Telepolis, eigentlich ein Magazin mit deutlich linker Ausrichtung. Frank Thier übertitelt seinen Artikel zu den Protesten in Bulgarien mit Bulgariens kurzer Winter der Anarchie. Wir finden das generell nicht so schlecht, sonst fällt uns ja immer nur der Sommer zu. Allerdings hätte er auch einfach in der Mai-Ausgabe der Gaidau nachlesen können, wie viel Anarchie in den bulgarischen Protesten steckte. Nämlich leider praktisch keine. In der BZ kommt auch der berühmte Gunnar Schupelius endlich mal auf die Anarchie zu sprechen. Er sagt, dann herrscht also auf der Baustelle Invalidenstraße die totale Anarchie. Es gibt keine Projektleitung und keine Vertragspartner. Jeder buddelt ohne Abstimmung vor sich hin oder buddelt eben auch nicht. Hat Schupelius nun recht? Die Leute aus der Projektwerkstatt mit ihrer generellen Ablehnung von Plena würden ihm zweifellos recht geben. Völlig daneben liegt aber der Stern, wenn dieser den Kung-Fu-Fußballer Eric Cantona mit den Worten zitiert: Den Himmel sei Dank, dass die meisten Spieler nicht so sind wie ich. Sonst würde Anarchie herrschen. Nein, das glauben wir nicht. Auf bekannten Pfaden wandelt die Webseite serienjunkies.de, wenn sie über die neu bestellte Fernsehserie The Last Ship von Michael Bay schreibt. Im Zentrum der Serie steht die USS Nathan James. Nachdem der Zerstörer der US-Marine längere Zeit auf einer Spezialmission unterwegs war, kehrt er in eine vollkommen veränderte Welt zurück. Eine Pandemie hat weite Teile der Menschheit dahingerafft. In der Welt herrschen Anarchie und Chaos. Langweilig. Eine völlig neue Dimension erhält eine solche Betrachtungsweise, wenn es bei Buffett.de über den Taktik-Shooter Lost Sector Online heißt. Steht ja in Lost Sector Online jedoch einmal einer Übermacht an feindlichen Anarchisten gegenüber, so könnt ihr jederzeit auf der Weltkarte Gruppen mit anderen Spielern gründen. Kein Wunder, dass Anarchisten feindlich sind, wenn die Leute sich freiwillig in die Rolle schießwütiger Soldaten begeben. Also wirklich. Eine erstaunlich gute Beschreibung der Anarchie heute ist dem Schweizer Rundfunk und Fernsehen gelungen. Dort heißt es über den Erschaffer der Looney Tunes-Serie: Chuck Jones hat die Regeln des animierten Universums neu definiert. Hier kann alles passieren. Hier herrscht nicht nur physikalische Anarchie. Seine meist 7 Minuten langen Cartoons leben vom ewigen Konflikt von Realität und Wunsch. Tja, das trifft wohl auch auf uns zu. I'm not paying you to make excuses. You're here to incite anarchy. Unser Link-Tipp wird euch nun leider wieder auf den Boden der feinsäuberlich aufgeteilten globalen Realität bringen. Unser Link-Tipp dreht sich dieses Mal um Migrationspolitik und besonders um die Rolle, welche die Festung Europa in ihr spielt. Unter fortresseurope.blogspot.com findet sich in Englisch, Deutsch, Französisch, vor allem aber viel in Italienisch, eine Sammlung von den unterschiedlichsten Dokumentationen darüber, wie Flüchtlinge ihren Weg nach Europa gefunden haben und was für Umstände sie in Europa in Abschiebelagern, rassistischen Kontrollen, polizeilicher Gewalt und alltäglichen Schikanen, zum Beispiel wie Essensmarken, ausgesetzt sind. Ihr findet auf der Seite auch Musikempfehlungen von Flüchtlingen unterschiedlichster Art. Aber auch aktuelle Informationen werden hier regelmäßig veröffentlicht, wie veränderte Gesetzesgebung im Asylrecht oder Vorfälle von rassistischen Übergriffen oder Berichte über antirassistische Aktionen in ganz Europa. Die Seite dient auch als kleiner Leitfaden für Flüchtlinge selber. In unterschiedlichsten Sprachen wie Arabisch, Farsi, Türkisch finden sich hier Einreisebestimmungen der unterschiedlichsten europäischen Länder. Auf der Startseite findet ihr auch einige Buchempfehlungen, wie zum Beispiel Das Meer zwischen uns von Gabriel Del Grande. Weitere Links zu dem Thema sind ebenfalls auf der Seite zugänglich. Besonders im Rahmen des bevorstehenden Tribunals im Juni in Berlin gegen die rassistische und diskriminierende Politik des deutschen Staates könnt ihr euch hier schon im Vorfeld informieren. Wie gesagt, alle Informationen unter fortresseurope.blogspot.com. Ich wiederhole nochmal, fortresseurope.blogspot.com. So, dann lasst euch mal nicht unterkriegen. Wir wünschen einen schönen Start in den Sommer und verabschieden uns nicht ohne Hinweis auf unseren Blog aradio.blogspot.de. Darüber könnt ihr uns auch kontaktieren. Lob und Kritik sind willkommen. Bis demnächst.